Es ist heute Folgendes geschehen. Ich hab heute Mario gesehen. Der trug rote Hose ohne Grund. Es kam kein Ton aus seinem Mund. Eine Flasche in der Hand, ein Geschenk aus ferner Land. Wie die Augen war die Flasche leer. Ich hab den Mario gefragt, wieso hast du Flasche in der Hand? Und warum trägst du Hose in Farbe Rot? Du siehst wirklich aus wie ein Idiot. In seiner Schicht. Keine Freude im Visier, keiner schenkt ihm ein Souvenir. Und der Vorgesetzte ist ein mieser Typ.